Jason Getty hatte sich die Lippe an dem brühheißen Kaffee verbrannt. Es gibt keinen Frieden für einen, der eine Leiche im Garten vergraben hat. Dabei war es fast 2 Jahre her, seit er im Schweiße seines Angesichts an der hinteren Grundstücksgrenze ein Loch ausgehoben und die Leiche aus der wirklichen Welt in seine Träume gerollt hatte. War das Loch tief genug? Während der ersten Wochen und Monate schlich er jede Nacht durch die Dunkelheit, um zu prüfen, ob sein Geheimnis unentdeckt geblieben war. Doch die Albträume blieben. Was war, wenn die Nachbarn anfingen, sich über den Wildwuchs in seinem Garten Gedanken zu machen? Aber schon der bloße Anblick des Geräteschuppens löste bei Jason Würgekrämpfe aus. Seit 2 Tagen spürte er sein Herz ruhiger schlagen, wenn er durch den Vorhangspalt spähte. Der Gärtner und seine 2 jungen Gehilfen hatten sich, wie vereinbart, nur um den Vorgarten gekümmert. Der strahlte nun wieder schönste Seriosität aus. Und bald würden zu beiden Seiten des Hauses herrlich blühende Stauden den Blick in den Hintergarten versperren. Ah, Philipp, Sie können gerne wieder meine Toilette benutzen. Nein, das ist es nicht. Wir haben da etwas gefunden, Mr. Getty. Ah, ja? Wir denken, das sollten Sie sich mal ansehen. In Ordnung. Also doch, das Spiel war aus. Betäubt bis in die Fußsohlen, als wäre er auf dem Weg zum Galgen, folgte Jason dem jungen Mann nach draußen und um die Hausecke. Er starrte auf das Wäscheschild, das aus dem blauen Overall lugte, und prallte dagegen. Entschuldigung. Als der Mann schon nach wenigen Schritten stehen blieb. Hier ist es. Hier? Aber was meinen Sie, Mr. Getty? Das ist doch... Ja, das war eine Leiche. Zumindest ein Teil davon. Aber nicht die, die Jason vor Monaten begraben hatte. Ein fremder Schädel starrte aus dem Beet, direkt unter dem Schlafzimmerfenster. Ins Gras beißen die anderen. Von Jamie Mason. Aus dem Amerikanischen von Angela Kohnen. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Danke, ist ein aufregender Tag für Sie, oder? Ja. Bei dem Gedanken, dass ein Toter, oh Gott, und wenn es nun eine Frau war, unter seinem Schlafzimmerfenster verweste, überkam Jason immer neues Entsetzen. Er hatte die ganze Zeit über nur 3 Schritte von einer Leiche entfernt geschlafen. Sie wohnen also schon länger hier? Fast 2 Jahre. Was wissen Sie über die vorigen Eigentümer des Hauses? Nichts. Ich habe das Haus von einer Maklerin gekauft. Haben die Leute etwas hier gelassen? Kartons, Papiere, irgendwas? Nein. Der Kriminalbeamte überflog seine Notizen. Aber das war vermutlich nur Show, bevor er sich auf sein Opfer stürzte. Naja, wir müssen wissen, wer sich da draußen hat begraben lassen. Mr. Getty, ich hätte gerne Ihre Erlaubnis zur Durchsuchung des Hauses. Hier ist nichts. Ich meine, das ist jetzt mein Haus. Es sind meine Sachen. Gut, wenn es Ihnen lieber ist, besorge ich einen Durchsuchungsbeschluss. Wollen Sie vielleicht einen Anwalt hinzuziehen? Die unvermeidliche Frage. Jason fühlte sich geschlagen, noch ehe der Kampf begonnen hatte. Die Vorbesitzer haben wirklich nichts zurückgelassen. Nur Staub. Staub. Trotzdem, wir müssen das überprüfen. Wir haben es wahrscheinlich mit einem Gewaltverbrechen zu tun. Ja, vielleicht ist es sogar hier passiert. In diesem Zimmer. Hier. Der monatelange Abstand zu jener Septembernacht existierte nicht mehr. Jason war wieder mit dem Scheißkerl im Wohnzimmer, vor Wut zitternd und tief gedemütigt. Die höhnischen Bemerkungen klangen ihm in den Ohren, Brust und Rücken schmerzten von dem Kampf. In seiner Erinnerung gab es einen blinden Fleck. Und dann... Mr. Getty? Jason drängte das letzte Bild zurück. Verzeihung. Seine Finger, die zwischen wirren Haaren in einen nassen Spalt griffen. Ach, das ist alles ein bisschen viel für einen Sonntagvormittag. Ja, ich weiß. Darf ich Ihnen schon mal eine Einverständniserklärung vorlegen? Oder soll ich einen Durchsuchungsbeschluss anfordern? Wirklich, das ist kein Problem. Schon gut. Ihre Leute können sich hier umschauen. Danke. Und der Anwalt? Wir warten gern, bis er hier ist. Wie sollte Jason das durchstehen? Er spielte mit dem Gedanken, auf die Knie zu fallen und unter einer Flut reuevoller Tränen alles zu gestehen. Die Reue wäre allerdings gelogen. Es war gut, dass er dem Schweinehund das niederträchtige Maul gestopft hatte. Ich glaube nicht, dass ich im Augenblick einen Anwalt brauche. Wenn Sie einen engagieren wollen, Mr. Getty, dann besser früher als später. Dazu besteht kein Grund. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ist das Jason Getty? Steht er wieder am Fenster? Mhm. Glaubst du, er hat was mit der Sache zu tun? Getty wohnt seit knapp 2 Jahren in dem Haus. Wenn Lyle recht hat, dann liegt die Leiche seit mindestens 3 Jahren in dem Beet. Es gibt keinen besseren Gerichtsmediziner. Und wer hat vor Getty hier gewohnt? Ein Ehepaar. Katie und Boyd Montgomery. Wir wissen aber noch nicht, wo sie hingezogen sind. Was soll das denn? Das arme Tier Ford. In dem roten Pickup, mit dem Detective Ford Watts gekommen war, saß ein kleiner Hund mit einem Partyhut auf dem Kopf. Wieso? Tessa hat Geburtstag. Den Hut hat Maggie ihr gekauft. Ich wollte gerade losfahren, um Kerzen für den Kuchen zu besorgen. Mein Gott, deine Frau hat endgültig den Verstand verloren. Sie hat dem Hund einen Geburtstagskuchen gebacken. Na ja, einen Hackbraten. Tessa liebt Hackbraten. Die Hündin, die Ford und seine Frau vor 4 Jahren adoptiert hatten, ersetzte in der Mid-County Division, die nur aus 3 Kriminalbeamten bestand, den Polizeihund. Meinst du, sie könnte auf das Hütchen verzichten? Es wäre schön, wenn wir hier ein bisschen offiziell aussehen würden. Tessa hat heute Geburtstag, da arbeitet sie nicht. Ford, Tessa ist ein Hund. Sie weiß nicht, dass sie Geburtstag hat. Ich dachte, der Fall interessiert dich. Wir haben lange keine Leiche mehr gehabt, oder? Ja. Bitte, sprich noch mal mit Getty. Ich möchte nicht, dass er uns ständig über die Schulter schaut. Dann hole ich Tessa aus dem Auto. Solange kann sie nicht da drin bleiben. Umso besser. Sie soll ihn ordentlich beschnuppern. Der Mann benimmt sich irgendwie auffällig. Tessa, was machst du denn? Wenn es Sie stört, kann ich den Hund nach draußen bringen. Nein, nein. Lassen Sie ihn nur. Ich mag Hunde. Tessa verstand nicht, warum Ford nichts unternahm. Der Mann hatte Angst, große Angst. Das war doch gar nicht nötig. Es würde alles gut werden. Sie musste ihm das einfach klar machen. Tessa hat was gemacht? Sie hat ihm die Hand geleckt. Sie scheint Getty für völlig harmlos zu halten. Ja, es könnte stimmen. Wir haben den Ehering von Katie Montgomery gefunden. In einer Handtasche, die im Rohrschacht der Waschküche versteckt war. Welche Frau lässt ihren Ehering zurück, wenn sie umzieht? Und wenn sie gar nicht umgezogen ist, sondern hier in dem Beet begraben wurde? Aber Lyle glaubt doch, dass unsere Leiche ein Mann ist. Ja, das macht die Sache ja so kompliziert. Wir haben nämlich noch etwas gefunden, eine Plastiktüte mit einer Brieftasche. Ausweis, Kreditkarten, alles auf denselben Namen ausgestellt. Clark Reynolds. Also, wir haben eine höchstwahrscheinlich männliche Leiche. Vielleicht dieser Clark Reynolds. Die Kollegen prüfen gerade, ob es einen Vermissten gibt, der so heißt. Und wir haben den Ehering von Katie Montgomery, wissen aber noch nicht, wo sie jetzt lebt. Wenn sie noch lebt. Tessa, was ist denn? Hör auf, in dem Beet zu graben! Verdammt. Weißt du, was mir gerade auffällt? Der Vorgarten ergab ein symmetrisches Bild. Der Weg, auf dem die 2 Männer standen, teilte ihn in 2 gleich große Hälften. Rechts und links vom Haus waren 2 gleich große Beete. Nur eines störte die Symmetrie. Der Tote, den sie in dem Beet auf der Westseite gefunden hatten. Verdammt, du meinst, hier liegt noch eine Leiche. In dem anderen Beet. Ja, und ich bin ziemlich sicher, es ist Katie Montgomery. Miss Tamblyn? Hallo, Detective. Sind Sie kein Polizist? Habe ich schon so viel getrunken? Lee hatte sich an diesem Frühlingstag in der Hängematte niedergelassen. Es war über 3 Jahre her, dass Clark Reynolds, ihr Verlobter, aus dem Haus gegangen war, um neue Gitarrensaiten zu kaufen und nie mehr zurückgekommen war. Die Polizei hatte ein paar Tage später 60 Meilen entfernt seinen ausgebrannten Wagen gefunden. Sonst nichts. Ich habe monatelang nur mit Polizisten zu tun gehabt. Ihr könnt mich nicht mehr überraschen. Was gibt's denn? Ich bin Tim Bayard vom Sheriff's Department in Stillwater. Vor einigen Tagen sind dort 2 Leichen gefunden worden. Eine davon ist Mr. Reynolds. Oh. Tut mir sehr leid. Ja, ich wusste das, aber... Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Natürlich. Bayard hatte schon erwachsene Männer in Ohnmacht fallen und Teenager auf ihre Schuhe kotzen sehen. Aber das Schlimmste an seinem Beruf war, Menschen in tiefe Trauer zu stürzen und dann den Fall nicht lösen zu können. Hier schien alles klar zu sein. Doppelmord aus Eifersucht. Sie mussten nur noch Boyd Montgomery finden. Dann hatten sie höchstwahrscheinlich den Mörder. Entschuldigung wegen eben. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Es ist einfach dumm. Im Grunde wusste ich schon, als man den Wagen fand. Clark wäre nicht einfach abgehauen. Das hätte er seiner Mutter nicht angetan. In den 16 Jahren ihrer Beziehung hatte Lee den Wunsch nach permanenter Treue geopfert. Hin und wieder ließ Clark sich von einer anderen den Kopf verdrehen. Aber seine Reue war jedes Mal ehrlich. Wie ist er denn gestorben? Das würde ich Ihnen gerne im Haus erzählen. Natürlich. Als Lee an diesem Tag ins Bett kroch, kannte sie sich selbst nicht mehr. Es war lächerlich vorhersehbar gewesen, dass Clark nicht allein gestorben war. Doch als Detective Bayard das Foto von Katie Montgomery hervorgeholt hatte, wäre sie am liebsten unter den Tisch gekrochen. Genau der Typ, auf den Clark stand, eine Barbiepuppe, langbeinig und blond. Lee hätte ihm den treulosen Hals umgedreht, hätten die Würmer ihn nicht längst zerkaut. Verdammt, wo bist du gewesen? Ich habe versucht, dich zu erreichen. Ich habe mein Handy vergessen. Ach, nee. Ja, hier ist es. Was gibt's denn so Dringendes? Nichts, nur dass wir mal zu Boyd Montgomery fahren könnten. Ihn fragen, ob er zufällig seine Frau und ihren Liebhaber erschossen hat. Was? Ihr habt ihn gefunden? Wo? Ach, im Grunde sollten wir das den Kollegen vom East County überlassen, sonst gibt's bloß Ärger. Was, er lebt hier? Ist nicht nach Mexiko? Du hast recht. Dann ist es ja nicht so eilig. Fort! Scheiße. Am besten, Sie bringen Ihren Hund zum Schweigen. Er stachelt meine Jungs zu sehr auf. Tessa, still. Braves Mädchen. Rufen Sie Ihre Hunde zurück, Mr. Montgomery. Mal sehen. Ich stehe nicht auf Überraschungsbesuche. Das ist Fort Watts. Und ich bin Tim Bayard. Wir kommen vom Sheriff's Department in Stillwater. Was wollen Sie? Es geht um Ihre Frau. Ich habe keine. Ja, klar. Wo ist Katie, Mr. Montgomery? Ach so. Sie wollen mit Boyd sprechen. George, Ringo, Yoko, aus. Hier geht Hallo sein. Sie haben zwei Beatles zu wenig. John ist weggelaufen und Paul habe ich erschossen, weil er ständig widersprochen hat. Hübsche Nummer. Ich mag Hunde. Boyd ist mein Bruder, mein Zwillingsbruder. Er ist seit gut einem Jahr tot. Ich bin Bill Montgomery. Kommen Sie, gehen wir ins Haus. Ich muss Ihnen wohl einiges erzählen. Nach einer halben Stunde war der Fall praktisch aufgeklärt. Boyd war vor 2 Jahren bei seinem Bruder aufgetaucht, hatte ihm erklärt, dass Katie mit einem anderen Mann durchgebrannt sei. 8 Monate vergingen, in denen er seine Invalidenrente versoff. Dann fand Bill eines Tages beim Heimkommen einen blutbefleckten Abschiedsbrief mit einem Geständnis vor, auf die Rückseite einer Telefonrechnung gekritzelt. Boyd hatte sich erschossen. Bill sah keinen Grund, das den Behörden mitzuteilen. Er begrub seinen Bruder im Wald und kassierte jeden Monat die Rente. Scheint jetzt Mode zu sein, den Totengräber zu spielen. Ein schöner, einfacher Fall. Bis auf die Hundenummer. Scheißliche Köter. Nicht wahr, Tessa? Was wird Montgomery bekommen? 2, 3 Jahre? Dafür sind jetzt die Kollegen zuständig. Lyle? Ja, was gibt's? Wo? Im Wohnzimmer? Aber... Ja gut, bis gleich. Was ist? Sag mal, wenn du dich vor lauter Schuldgefühlen erschießen willst und dein Geständnis in allen Einzelheiten auf eine Telefonrechnung schreibst, würdest du einen Mord vergessen? Wovon redest du? Wir müssen zu Getty. Lyle hat was entdeckt. Oh. Jason versuchte nicht vor Angst zu sterben. Gerade noch rechtzeitig hatte er gesehen, wie der rote Pickup der beiden Kriminalbeamten direkt vor ihm in seine Straße eingebogen war. Er konnte Detective Bayard noch nicht gleich unter die Augen treten. Er musste sich erst beruhigen. Früher, als Harris noch lebte, hatte er sich oft im Wald versteckt. Am Rande des großen Erdlochs hatte er ganze Nachmittage über sein verpfuschtes Leben nachgedacht. Ach, Patty. Seine Frau hatte ihm zweimal das Herz gebrochen. Einmal, als Patty ihm nach 7 Jahren Ehe mitteilte, dass sie die Katze immer mehr geliebt hatte. Und das zweite Mal, als sie 2 Wochen später an einem allergischen Schock starb. Die Lebensversicherung, die Jason damals ausbezahlt bekam, war der Trostpreis. Doch dann tauchte Harris auf. Und alles wurde nur noch schlimmer. Sie haben auf mich gewartet? Ja. Ich dachte, wir wären hier fertig, aber jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich möchte Ihnen zeigen, was wir hier gefunden haben. Wir haben den Raum mit Luminol eingesprüht. Wenn ich jetzt die Schwarzlichtlampe einschalte, werden die Stellen, wo Blut gewesen ist, sichtbar. Muss das sein? Nein. Aber so kann ich Ihnen die Sache besser begreifbar machen. Okay. Der Raum, in dem nur einige unausgepackte Kartons standen, weil Jason keine Verwendung für ein Gästezimmer hatte, war in dem Schwarzlicht eine schreiende Katastrophe. 2 riesige Flecken vergossenen Blutes. Überall Spritzer und Wischer. An einer Stelle ein Handabdruck. Montgomery hat sich keine große Mühe mit dem Putzen gemacht, wie man jetzt sieht. Im Flur wiederholte Bayard die Prozedur. Oh! Es ist ziemlich offensichtlich, was passiert ist. 2 Schleifspuren verliefen in Schlangenlinie über den Teppich zur Haustür. Jason taumelte unter der schockierenden Erkenntnis, dass er die ganze Zeit mit dem Blut der beiden gelebt hatte. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas, was uns wirklich überrascht hat. Im Wohnzimmer. Na, dieser Tatort ist ganz anders. Viel sauberer. Und sehen Sie, wohin diese Schleifspur führt? Zur Hintertür, wie Jason sehr wohl wusste. Er sah Harris auf dem Teppich bluten. Er sah sich selbst blind vor Triumph und Entsetzen, in der Hand das schwere, antike Telefon aus seiner Sammlung. Während des Putzens hatte er mit dem Gedanken gespielt, das Haus niederzubrennen. Jetzt wünschte er sich nichts verzweifelter als ein Streichholz und eine Zeitmaschine. So eine verdammte Scheiße. Mir muss der Geldbeutel rausgefallen sein. Jetzt habe ich gerade mal 17 Cent und kann nicht tanken. Ich komme so schnell ich kann, Alter. Du bist ein Arschloch. Entschuldigen Sie? Ja? Ich kam nicht umhin, Ihr Telefongespräch mit anzuhören. Tut mir leid, Mann. War nicht meine Absicht, Ihnen den Tag zu versauen. Nein, nein, so meine ich es nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich Ihnen gerne eine Tankfüllung bezahlen würde. Ohne Scheiß? Wirklich? Ja, wer weiß, wofür so eine kleine Gefälligkeit gut ist. Jason war guter Stimmung an diesem Sommertag. Er hatte sich an sein neues Zuhause gewöhnt und gerade beschlossen, für die langen Abende einen Hund anzuschaffen. Dem selbstbewussten jungen Motorradfahrer aus der Patsche zu helfen, gab ihm das Gefühl, selbst so ein toller Typ zu sein. Ich bin Jason Getty. Gary Harris. Mann, du hast mir das Leben gerettet. Die Begegnung gab Jason eine Woche lang Auftrieb. Dann stellte sich eine leise Verärgerung über Harris ein, weil er nicht wie versprochen vorbeikam. Er wollte wieder in dieses Gesicht sehen, das ihn wie ein magischer Spiegel die eigene Unscheinbarkeit vergessen ließ. An einem Samstag, 3 Wochen später, regnete und stürmte es. Mann, es schüttet wie aus Eimern. Gary! Willst du mich hier draußen stehen lassen? Tut mir leid. Ich hab die Klingel nicht gehört. Hey, nette Bude. Hast du vielleicht ein Bier? Jason fuhr mit Harris zum Laden, um Bier zu kaufen. Und dann saßen sie am Küchentisch und quatschten, was Jason seit dem College nicht mehr getan hatte. Sie erzählten sich Geschichten aus ihrem Leben. Zumindest Jason erzählte. Der junge Mann lächelte und hörte aufmerksam zu. Der Abend ging viel zu schnell vorbei. Bei Gary kannte Jason keine Verlegenheit, keine Nervosität, keine Unsicherheit. Er war überhaupt nicht mehr er selbst. Das müssen wir bald mal wiederholen. Jason glaubte keine Sekunde daran. Doch zu seiner Freude kam Gary wieder vorbei und kreuzte dann häufiger auf. Nur wollte er sich nicht festlegen lassen. Glaub mir, es gibt nur 4 Leute, die meine Telefonnummer haben. Wie kann man sich dann mit dir verabreden? Gar nicht. Bleibt es unverbindlich, bleibt es angenehm. Aber jeder bekommt Anrufe. Das ist normal. Ich weiß nie, wann du eigentlich kommst. Ich sag dir was. Wenn ich mal umsonst vorbeikomme, werd ich das schon verkraften. In Ordnung. War nur eine Frage. Vergessen wir das. Hey, das ist nichts Persönliches. Ich hab nur gelernt, Stress zu vermeiden. Und glaub mir, jeder kann stressig werden. Außerdem haben mich meine Ex und ihre Familie auf dem Kieker. Wenn ich keine Anrufe kriege, dann auch keine von denen. Oh, das kenne ich. Echt? Erzähl. Unbemerkt schluckte Jason einen Köder. Das Gespräch setzte sich mit Beschwerden über den Vater seiner verstorbenen Frau fort. Und nach Garys Gesicht zu urteilen, war Jason noch nie so faszinierend gewesen. Eine Woche später holte der ihn ab, um mit ihm auf eine Party zu gehen. Lass den Wagen stehen. Wir nehmen mein Motorrad. Glaub mir, du musst mal raus. Mit dem Motorrad? Wir trinken zur Abwechslung mal woanders unser Bier. Wo es nette Mädchen gibt. Eine schmuddelige Wohnung mit lärmenden Leuten. Die Frauen viel zu stark geschminkt. Jason war froh, als Gary nach 2 Stunden aufbrechen wollte. Zu Hause fanden sie die Haustür offen vor. Oh mein Gott. Es war eingebrochen worden. Mein Fernseher ist weg. Fass nichts an. Ich muss die Polizei anrufen. Hey, jetzt bleib mal locker, wenn's nur der Fernseher ist. Der war aber ganz neu. Außerdem, ich weiß ja nicht, was sonst noch alles fehlt. Ich muss Anzeige erstatten. Nein, ehrlich, musst du nicht. Und das wirst du auch nicht. Was redest du denn da? Warum denn nicht? Erklär ich dir in Ruhe bei einem Bier. Wahrscheinlich wirst du angepisst sein, aber aus einem bestimmten Blickwinkel betrachtet ist es sogar rasend komisch. Das war es nicht. Es war demütigend und beschämend. Aber Jason konnte nichts tun. Er hatte Gary und seinen Kumpels die Information selbst geliefert. Für das eigentliche Verbrechen. Ihr habt die Villa meines Schwiegervaters ausgeraubt? Und wir haben seinen scheiß Mercedes. Dieses Arschloch wird den Schock seines Lebens haben. Es ist das größte Ding, das wir je gedreht haben. Aber er hat es verdient. Das weißt du. Außerdem bezahlt alles die Versicherung. Ich hole jetzt die Polizei. Mann, jetzt sei nicht sauer. Ich sag denen, dass ihr uns beide ausgeraubt habt. Ach, jetzt kriegst du plötzlich Eier. Auf dem Überwachungsvideo ist aber dein Auto. Was? Deine Jacke? Deine Baseballkappe? Wir mussten einen 15-Jährigen finden, der fahren kann. Aber was ich sagen will, die Kamera hat dich gesehen. Mensch, Alter, wenn die Bullen nichts von sich hören lassen, bekommst du deinen Fernseher wieder. Raus. Raus aus meinem Haus. Ach, so ist es also. Ich meine es ernst. Harris. Harris? Hast du mich gerade Harris genannt? Du glaubst, du bist Manns genug, mich beim Nachnamen zu nennen und rauszuschmeißen? Ja? Es tut mir leid. Dann nennst du mich von jetzt an immer so. Gary. Wenn du noch einmal Gary zu mir sagst, als wären wir Freunde, dann schlag ich dir die Zähne ein und jetzt gehe ich. Nein, bitte. Sag gute Nacht, Harris. Geh nicht so. Sag es. Gute Nacht, Harris. Und dann kam das Schrecklichste. Gary nahm sein Gesicht zwischen die Hände und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Anschließend schlug er ihm ins Gesicht. Jason konnte die Tränen zurückhalten, bis sich die Haustür schloss. Es war die erste von vielen schlaflosen Nächten. Gary kam von nun an regelmäßig. Selten vergingen mehr als 3 Tage, bis er wieder vor der Tür stand. Manchmal hing er bei Jason in der Küche rum, trank Bier und riss Witze, als wäre alles in Ordnung. Andere Besuche waren kurze, quälende Zwischenspiele, wo er mitten in der Nacht klingelte, um Jason zu wecken und um Geld anzuhauen, das er beim nächsten Besuch zurückzahlte. Das musst du nicht. Es waren doch nur ein paar Dollar. Hör zu, Getty. Dass du dir in die Hosen pisst und mir den Hintern küsst, macht uns nicht wieder zu guten Kumpels. Warum bist du denn so sauer? Ich hab versucht, dir ein Freund zu sein und hab für die ganze Scheißmühe einen Harris gekriegt. Aber doch nur einmal. Merk dir das. Bei mir gibt's keine zweite Chance. In seinem Haus konnte Jason keinen Augenblick mehr ohne Angst leben. Zuerst floh er nur an sonnigen Tagen in den Wald. Irgendwann stellte sich heraus, dass es bei Regen dort auch auszuhalten war. Das Wichtigste war, die Zeit zu verkürzen, in der Harris auftauchen konnte. Einmal läutete es die ganze Nacht. Immer wieder. Jedes Mal begann sein Herz zu rasen vor Angst. Trotzdem machte Jason nicht auf. Hör zu, Getty, ich hab deinem Boss die Karre zerbeult. Wenn du nochmal so einen Bullshit abziehst wie heute Nacht, wird jemand verletzt. Harris fing an, Sachen mitzubringen. Schachteln mit Schmuck, Computer, eine Kiste mit Handys. Und Jason ließ sich darauf ein, sie aufzubewahren. Was sollte er auch tun? Er wusste über Harris rein gar nichts. Weder wo er wohnte, noch was er machte, wenn er gerade niemanden quälte oder bestahl. Irgendwann war Jason so abgestumpft, dass er die Beleidigungen kaum noch hörte. Ich rede mit dir, du Schwuchtel. Hörst du mir überhaupt zu? Schubs mich nicht. Warum nicht? Jason! Hä? Au! Ich hab dich geschont. Du weißt gar nicht wie. Und du bist so undankbar. Lass mich in Ruhe, Harris. Ah, sieh mal an. Endlich hat er sich daran gewöhnt. Los, los, wehr dich. Du Weichei, schlag zu. Die ganze angestaute Wut der letzten Wochen gab Jason Kraft. Damit hatte Harris nicht gerechnet. Als er gegen das Regal stieß, verlor er den Halt. Jason warf sich auf ihn. Doch der Kerl wurde immer wütender. Da griff Jason nach einem der antiken Telefone. Wie lange würde es dauern, ihn auszugraben? Harris unter die Erde zu bringen, war eine Tortur gewesen. Allein der Anblick des zertrümmerten Schädels. Jason hatte die Leiche in Abfallsäcke und einen alten Bettbezug gewickelt, damit er sie während des Grabens nicht vor Augen haben musste. Was würde jetzt noch davon übrig sein? Doch er hatte keine andere Wahl. Detective Bayard wollte mit Leichenhunden wiederkommen. Er musste Harris so schnell wie möglich aus seinem Grab holen. Ich möchte zu Detective Bayard. Das ist doch sein Büro. Ich habe ein paar Mal versucht, ihn anzurufen. Ach, Sie waren das. Ich habe sein Handy in der Schublade gehört. Ich bin Fort Watts. Ich arbeite mit ihm zusammen. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Ich heiße Lee Tamblyn. Er hat meinen Verlobten in einem Blumenbeet gefunden. Ich meine seine Leiche vergraben. Ach so, ja. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Wasser? Nein, machen Sie sich keine Umstände. Ich möchte nur... Abschied nehmen? Ich kann unseren Gerichtsmediziner bitten, Sie in die Leichenhalle zu lassen. Er wird Sie sicher einen Moment mit Ihrem Verlobten allein lassen. Mich allein lassen? Mhm. Mit Clark? Nein, auf keinen Fall, ich will ihn nicht sehen. Ja, so habe ich das nicht gemeint, das klang sicher... Es klang ehrlich. Ich habe mir abgewöhnt, das Gefühlsleben von Leuten zu beurteilen. Sie haben sicher Ihre Gründe und die gehen mich nichts an. Also, was kann ich für Sie tun, Miss Tamblyn? Clark ist mit der Frau eines anderen Mannes gestorben. In ihrem Haus. Er wurde dort begraben. Ich will's nur sehen. Das Haus? Ja. Ich will wissen, wie es aussieht. Darf ich fragen, warum? Wenn ich's gesehen habe, muss ich nicht mehr versuchen, es mir vorzustellen. Ich muss die Sache abschließen können, verstehen Sie? Der Detective hat Ihnen sicher gesagt, dass jetzt jemand anderes dort wohnt. Ja. Ich kann nicht billigen, dass Sie Jason Getty behelligen. Unbefugtes Betreten würde mich in Teufels Küche bringen. Das würde ich niemals. Natürlich kann ich Sie nicht davon abhalten, mal in der Old Green Road vorbeizufahren. Ah, Old Green Road. Hm? Ich vertraue darauf, dass Sie mich verstehen. Ford verstand die junge Frau nicht wirklich. Aber das musste er auch nicht. Als sein Kollege zurückkam, vergaß er völlig, ihm von Lee Tamblyn zu erzählen. Es gab alarmierende Neuigkeiten. Montgomery ist abgehauen? Ja, auf dem Grundstück muss die Hölle los gewesen sein, als wir weg waren. Er muss ausgeflippt sein, als die Kollegen ihn verhaften wollten. Hat seine Hunde auf sie gehetzt und ist dann durch die Hintertür abgehauen. Ein schöner, einfacher Fall. Es kommt noch viel schlimmer. Wir haben uns von ihm reinlegen lassen. Wie es aussieht, ist der Kerl gar nicht Bill Montgomery, sondern Boyd. Was? Ja. Er wollte seinem Zwillingsbruder die Morde unterjubeln, nachdem der sich erschossen hat. Also Bill hat sich erschossen. Und warum? Tja, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das Geständnis auf der Telefonrechnung gefälscht. Die Blutflecken waren schon vorher drauf. Und Boyd Montgomery läuft jetzt irgendwo frei rum. Lee stand mit ihrem Auto vor Jason Gettys Haus. Im letzten Licht des Tages konnte sie die zwei mit gelbem Band abgesperrten Beete sehen. Clark hatte nie vor ihr Geheimnisse gehabt, zumindest nicht auf Dauer. Irgendwann war seine Reue immer größer gewesen. Und dann hatte Lee so zwanghaft, wie man einen eitrigen Pickel ausdrückte, jedes winzige Detail seiner Untreue aus ihm herausgeholt. Und jetzt wusste sie nicht einmal, in welchem Beet er gelegen hatte. Nein, sie würde nicht nach Hause fahren. Noch nicht. Jason hatte bis 10 Uhr gewartet. Das Mondlicht war so hell, dass er nur eine kleine Campinglampe brauchte. Das monotone Graben lenkte ihn eine Weile von seiner Angst ab. Nur ein kleines Wimmern kam ihm manchmal über die Lippen. Nach 2 Stunden stieß der Spaten in die halb verweste Leiche. Vor dem, was jetzt kam, graute es Jason zutiefst. Er kniete sich in die Grube und schlang die Arme um den Mann, den er gehasst hatte wie kein anderes Wesen. Mit jedem Zoll gewonnener Höhe wurde die schlaffe Last schwerer. Eine Sekunde zu spät registrierte er, was gleich passieren würde. Da lag er, in Missionarsstellung, auf der Leiche. Mit dem Gesicht nur ein paar Finger breit entfernt von dem eingewickelten Kopf. Der Gestank war unerträglich. Auf allen Vieren kletterte er aus dem Grab und würgte sich die Übelkeit aus dem Leib. Er gelobte, nie, nie wieder etwas Unrechtes zu tun. Tessa! Entschuldigen Sie bitte, sie ist sehr zutraulich. Macht nichts. Ist alles in Ordnung? Es ist 1 Uhr. Tessa und ich leiden an Schlaflosigkeit. Aber um diese Zeit würde ich mich nicht allein im Park aufhalten wollen. Ich musste nur ein bisschen Zeit totschlagen. Nicht, dass Sie noch in Ihrem Auto einschlafen. Ich habe nur einen Moment die Augen zugemacht. Danke fürs Wecken und für Ihre Sorge. Gern geschehen. Die Leiche schien sich der Zwangsräumung widersetzen zu wollen. Ein glänzendes, schleimiges Etwas klatschte Jason gegen die Wange. Irgendein Überbleibsel von Harris. Seine Eingeweide verkrampften sich zu einem Knoten. Doch der Selbsterhaltungstrieb stirbt zuletzt. Ein Geräusch brachte Jason wieder auf die Beine. Schritte. Das waren doch Schritte, die näher kamen. Mein Mann lässt sich nicht anspucken. Die zweite Nacht stapfte Boyd nun durch den Wald. Seit über 24 Stunden hatte er nichts gegessen. Einen Mann ins Gefängnis stecken zu wollen, nur weil er die Invalidenrente seines toten Bruders kassierte. Noch dazu war es ja sein Geld. Es stand ihm wegen seines Herzfehlers von Rechts wegen zu. Aber das durfte er den Idioten ja nicht sagen. Wie ein Schwerverbrecher wird man behandelt. Gebote und Gesetze waren eine gute Sache. Er hatte immer ein gottgefälliges Leben geführt. Aber es gab Umstände, wo man einfach nicht anders konnte. Ein nackter, langhaariger Kerl mit heruntergelassenen Hosen auf seiner Frau, in seinem Bett. Boyd, was soll die Scheiße? Du bist wahnsinnig. Das waren Katys letzte Worte gewesen. So respektlos. Boyd war keineswegs stolz auf seine Tat. Kriminelle waren schlimmer als tollwütige Tiere. Aber wenn einer von seiner Frau beschimpft wird, nur weil der einen Eindringling erschießt... Verflucht noch mal. Nein, er würde sich nicht einsperren lassen. Phil, sein Nachbar aus der Old Green Road, schuldete ihm noch einen Gefallen. Er brauchte dringend ein Auto. Und wenn er nett fragte... Hallo? Der Mensch ist das einzige Wesen, das seinen Instinkt absichtlich unterdrückt. Lee ging ein Kribbeln über Kopfhaut und Arme. Gettys Haus lag dunkel da, aber im Hintergarten beleuchtete eine einzelne Campinglampe ein Loch im Boden. An dieser Szene war etwas ganz und gar nicht in Ordnung. Doch ihre Neugier war stärker. Sie spähte in das Loch und bemerkte nicht, wie aus dem Schatten der Bäume eine Gestalt mit einem Spaten in der Hand heraustrat. Sie sank zu Boden, bevor sie den Schlag spürte. Die jungen Frauen heute sind alle so unvorsichtig. Fort Worts, also wirklich. Ich hatte Hunger. Na dann ist Kichererbsenmus oder ein Apfel. Letztes Jahr wurde deine Tablettendosis 2-mal erhöht. Tessa mag es auch nicht, wenn du Chips isst. Ich weiß. Es tut mir leid. Wie war denn euer Vollmondspaziergang? Nettes Ablenkungsmanöver. Tessa hat eine junge Frau erschreckt, die in ihrem Auto eingeschlafen war. Im Park? Ja, eine kleine Zierliche, nicht von hier. Sie wollte Zeit totschlagen, hat sie gesagt. Eine Zierliche? Ging es ihr gut? Tja, sie sah ganz normal aus. Warum? Kann sein, dass ich heute mit dieser Frau gesprochen habe. Ich dachte, sie ist längst wieder nach Hause. Maggie, ich muss kurz noch mal weg. Jetzt? So spät? Die Nachbarn werden denken, wir halten es zusammen im selben Haus nicht aus. Die schlafen doch schon alle. Dein Ruf ist nicht gefährdet. Kuss? Hm? Bitte nicht. Du riechst nach Zwiebeln. Nein, nein, nein. Das habe ich nicht mit Absicht getan. Das war ein Versehen. Ein Versehen. Und deshalb zählte es nicht. Jason konnte sich nicht anders helfen. Wie hätte er sonst verkraften können, dass er eine Frau erschlagen hatte, die er nicht einmal kannte? Er zitterte noch immer. Und weil er ständig vergaß zu atmen, hatte er Watte im Kopf. Es war ein blinder Impuls gewesen. Sein Verstand hatte sich unerlaubt entfernt. Jetzt hatte er zwei Leichen, die er in die Plastikplane einwickeln, bis zu seiner Garage und ins Auto hieven musste. Fluch nochmal. Diese neue Angewohnheit zu fluchen war unschön. Aber Boyd geriet langsam wirklich in Panik. Alles, was er wollte, brauchte, verdiente, war ein Auto und vielleicht ein bisschen Bargeld. Phil hatte von beiden genug, darauf hatte er gebaut. Er war um das ganze Haus gelaufen, aber ganz offensichtlich stand es leer. Was jetzt? Ich will nach Hause. Verwirrenderweise stieg dieses Gejammer in ihm auf. Und plötzlich überschwemmten ihn Erinnerungen an sein altes Zuhause, auf der anderen Seite der Straße. Wie er mit den Welpen spielte, wie er mit Katie schlief, wie er im Garten Gräber schaufelte. Lee war ziemlich sicher, dass sie nicht tot war. Das war aber auch schon alles. Ihre linke Kopfseite fehlte anscheinend. Und wo kam bloß dieser unerträgliche Gestank her? Eine Plastikplane? In ihrer Angst zu ersticken, warf sie einen Arm zur Seite. Ihre Hand schloss sich um einen glitschigen Stock. Ein Bild blitzte in ihrem Kopf auf, wie sie am Rand einer Grube gestanden hatte, in der eine Leiche in glitschigem Plastik lag. Sie verdrehte die Augen, um zu sehen, was sie bereits wusste. Wange an Wange lag sie mit einer Anatomielektion. In der Hand hielt sie einen Unterarm. Tessa, was ist denn? Ford? Ist er immer noch nicht da? Bitte, lieber Gott. Wäre er bloß nicht hierher gekommen. Jeder Schritt auf seinem alten Grundstück war wie ein Zeitsprung in die Vergangenheit gewesen. Und jetzt stand Boyd vor einer Ausgeburt der Hölle, die gekommen war, um sich auf seine Seele zu stürzen. Seine Katie neben ihrem grausigen Geliebten. Jason überlegte, sich in der Toilette einzuschließen und bis 10.000 zu zählen. Wut, Verzweiflung und Angst hatten in seinen Eingeweiden ein schweres Rumpeln erzeugt. Während er sich erleichterte, waren durch das offene Fenster immer wieder grausige Laute zu ihm gedrungen. Vor seinem geistigen Auge sah er Harris, die Plastikfolie über dem Kopf, das Leichentuch hinter sich herziehend durch die Terrassentür taumeln. Aber was? Die Erleichterung, dass die junge Frau lebte, wich sofort der Angst, dass ein anderer ihr den Schädel einschlagen könnte. Um Gottes Willen. Als er aus dem Toilettenfenster blickte, sah er einen Mann mit dem Spaten in der Hand hinter ihr stehen. Lassen Sie die Frau in Ruhe! Schnell! Laufen Sie weg! Los! Ist das Clark? Was soll die Scheiße? Boyd hatte die Schnauze voll. Der Typ hatte ihn in vollem Lauf zu Boden gestoßen. Dabei hatte ihn der Spaten am Kopf getroffen. Blut tropfte ihm ins Auge. Was waren das für zwei Schwachköpfe? Um Gottes Willen. Wieso ist Clark noch hier? Ich dachte, die Polizei hätte ihn weggebracht. Clark? Meinen Sie diesen langhaarigen Affen? Was für eine Schweinerei ist das? Ist Katie auch hier? Katie? Hä? Zur Abwechslung war Jason mal nicht der Einzige, der nichts begriff. Ihr habt sie ja nicht mehr alle, Leute. Ihr könnt dieses nichtsnutzige Stück Scheiße rumliegen lassen, wo ihr wollt. Aber mit Katie darf man nicht so umgehen. Oh mein Gott. Sie sind das. Er ist es. Ich hab sie gesehen auf einem Foto. Sie haben mir gesagt, er ist tot, aber er lebt. Hä? Ich will Ihnen nichts tun. Er hat Clark umgebracht. Er hat sie beide umgebracht. Ist Was? Mit Montgomery. Ich bin nur wegen Phil hier. Ich brauche ein Auto. Sie haben sicher eines. Ein Auto? Ich? Geben Sie mir den Schlüssel! Boyd stolperte über einen glitschigen Zipfel der Plastikplane. Das Finale war ein spritzender Fall in die Reste von Harris. Zum ersten Mal in dieser Nacht schien der Vorteil auf Jasons Seite zu sein. Er fasste Lee, die Versteiner zugesehen hatte, bei der Hand und rannte, so schnell ihn seine Gummibeine trugen, auf das Haus zu. Wo ist Ihr Telefon? Wir müssen Hilfe holen. Er wollte mich da draußen erschlagen. Es tut mir leid. Was? Alles. Wir müssen Hilfe holen. Oh Gott, was war das? Der Verteilerkasten. Heißt das? Wir sitzen im Dunkeln. Aber das Telefon. Haben Sie kein Handy? Ich will Ihnen nichts tun. Ehrlich. Meinen Sie, der schafft das, die Tür aufzumachen? Oh Gott. Los, kommen Sie. Oh Gott, noch mal. Boyd hatte endgültig die Schnauze voll. Er hatte Spritzer des Hirns seines Zwillingsbruders mit dem Küchenmesser vom Ventilator gekratzt. Aber die Scheiße, die er jetzt erlebte, war schlimmer. Kalte, stinkende Leichenbrühe lief ihm den Nacken runter. Von der Unterzuckerung flimmerten ihm die Augen. Der Boden schwankte bei jedem Schritt. Und diese zwei Verrückten. Was machen wir, wenn der uns findet? Ich werde jetzt kommen und mir den Schlüssel holen. Haben Sie das gehört? Was? Mr. Getty? Wer ist das? Miss Templin, sind Sie hier? Der Detective, bei dem ich heute war. Verfluchte Scheiße! Montgomery, was haben Sie hier zu suchen? Haben Sie den beiden was getan? Nein! Bleiben Sie stehen! Oh mein Gott! Wir müssen ihm helfen. Was haben Sie vor? Ich lasse nicht zu, dass Mr. Watts stirbt. Er ist nur wegen mir hier. Es war ihre Schuld. Sie hatte einmal zu oft nach ihrer bescheuerten Wahrheit gesucht. Lee wünschte sich verzweifelt, sie hätte sich anders entschieden und wäre nach Hause gefahren. Ist er tot? Sie Ungeheuer, was haben Sie getan? Ich? Er hat mit einer Waffe rumgefuchtelt. Ich wollte das nicht. Das war die Wahrheit. Er wollte den Bullen nicht umbringen. Er wollte überhaupt niemandem etwas tun. Geben Sie mir jetzt Ihren verdammten Autoschlüssel. Ich weiß nicht, wo er ist. Wahrscheinlich irgendwo da draußen bei Clark. In der Plane. Was? Ich habe ihn verloren. Sie lügen. Ich habe ihn nicht mehr, ich schwöre es. Wo ist der andere Idiot? Ich habe keine Ahnung. Der haut ab. Ohne Sie. Das da draußen ist nicht Ihr Clark. Den habe ich woanders vergraben. Die Leiche da draußen geht auf sein Konto. Was? Und deshalb haut er jetzt ab. So sieht es aus. Mr. Watts. Lee presste die Lippen zusammen, um nicht zu schluchzen. Der Detective lebte. Er hatte ein Loch im Bauch. Aber er lebte. Mr. Watts, sind Sie okay? Also nie. Es ist was passiert, Tim. Es muss mit dieser jungen Frau zu tun haben. Mach dir keine Sorgen, Maggie. Ich finde ihn. Nimm Tessa mit. Aber ich werde nur herumfahren. Na, dann frag sie, ob sie mit will. Wie bitte? Ich wundere mich immer, wie viel sie versteht. Was meinst du, Tessa? Willst du mit? Nicht erschrecken. Ich bin's. Jason Getty. Wo ist Montgomery? Warum sind Sie zurückgekommen? Ist das Ihre Leiche da draußen? Ja. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Haben Sie mich niedergeschlagen? Es war keine Absicht. Da bin ich aber erleichtert. Es war Notwehr. Mich niederzuschlagen war Notwehr? Nein, die Leiche. Harris, er hat mich gequält. Das will ich gar nicht wissen, das geht mich nichts an. Aber es ist mir wichtig, dass Sie mir glauben. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe es der Polizei nicht gesagt, aber ich bin nicht so... Beweisen Sie es. Wie? Helfen Sie mir, Detective Watts ins Krankenhaus zu bringen. Er lebt? Ja, er ist bewusstlos. Wo ist Ihr Auto? 2 Straßen entfernt. Und was ist mit Montgomery? Verflucht nochmal. Boyd hatte die stinkenden Leichenreste durchsucht, aber nichts gefunden. Kein Autoschlüssel, nirgends. Wahrscheinlich hatte die Irre ihn belogen. Und jetzt? Er versuchte aus seinem Inneren den unnachgiebigen Willen hervorzuholen, der ihn immer voranbrachte. Doch da war nichts mehr. Er war am Ende seiner Kräfte. Ein geisterhaftes Bild tauchte vor ihm auf. Sein Zwillingsbruder. Traurig und verloren wie immer. Die Hand auf sein Herz gepresst. Oder war er das selbst? Ist ja gut, Tessa. Tim nahm die Taschenlampe und marschierte los. Jetzt fing er auch schon an, mit dem Hund zu sprechen. Er hatte Fords Pickup gefunden, ungefähr einen Kilometer von Jason Gettys Haus entfernt. Und nun spielte Tessa verrückt. Sie lief ein Stück vor, dann wieder zurück, nahm sein Handgelenk zwischen die Zähne. Ich beeile mich ja. Für Tessa war völlig unbegreiflich, dass Tim diesen Geruch nicht längst witterte. Nach altem Tod. So kräftig wie ein Schlag auf die Nase. Die Menschen brauchten oft lange, bis sie etwas begriffen. Mr. Montgomery? Ist ihn nicht gut? Diese Nacht war voller Rätsel. Neben den stinkenden Resten von Harris lag Montgomery in Embryohaltung und rührte sich nicht. Es war unglaublich, aber es sah so aus, als hätte er sich schlafen gelegt. Neben sich die Pistole des Detective. Was zum Teufel? Tim konnte nicht glauben, was er im Schein der Taschenlampe sah. War das Montgomery, der da auf einer Plastikplane lag? Neben ihm ein Haufen Knochen und verwestes Fleisch? Was hatte das zu bedeuten? Und Jason Getty mit einer Pistole? Der stellte eine Gefahr dar, nur das verstand er. Werfen Sie die Waffe weg, Getty! Aber ich wollte nicht schießen. Tessa zog offenbar ihre eigenen Schlüsse. Sie sprang Getty an, drückte ihm die Pfoten an die Brust und die Schnauze ins Gesicht. Tim wartete auf den Aufschrei. Doch Tessa leckte ihm nur das Gesicht und wedelte heftig mit dem Schwanz. Getty ließ die Waffe fallen. Tessa, Menschenskind. Getty, Sie rühren sich nicht von der Stelle. Mr. Getty hat Montgomery nichts getan. Nein. Miss Tamblyn? Was machen Sie denn hier? Was ist denn jetzt schon wieder, Tessa? Bitte, Sie müssen einen Krankenwagen rufen. Detective Watts, Montgomery hat ihn angeschossen. Was? Es ist meine Schuld. Ich wollte unbedingt wissen, wo Clark gestorben ist. Montgomery hat mich mit dem Spaten niedergeschlagen, weil ich ihn mit der Leiche erwischt habe. Zuerst dachte ich, es ist der Mann, der hier wohnt. Aber dann kam Jason aus dem Haus gerannt, um mir zu helfen. Montgomery hat die Tür aufgebrochen und dann hat den armen Mr. Watts erwischt. Allmächtiger Ford, wo ist der? Maggie. Was sagt er? Können Sie verstehen, was er sagt? Nicht die Chips. Ford, alter Junge, das wird schon wieder. Es gibt ein paar Dinge, die mir nicht ganz einleuchten. Tja. Warum hat Montgomery die Leiche überhaupt ausgegraben? Keine Ahnung. Und warum sollte er ausgerechnet diesen Mord auslassen auf dem Abschiedsbrief? Tja, mehr fällt Mr. Getty auch nicht ein. Es war ja bloß die Rückseite einer Telefonrechnung. Darauf ist nicht viel Platz. Es war eine grauenhafte Nacht, nichts war normal. Ist es nicht völlig irrsinnig, dass sich Montgomery einfach hinlegt und stirbt? Na, das ist so ziemlich das Einzige, das wir uns erklären können. Er hatte einen Herzfehler, ist als Kind operiert worden, deshalb. Ah, vielleicht hätte er sich nicht so anstrengen dürfen in dieser Nacht. Tja, da haben Sie recht. Warum haben Sie das für mich getan? Sie haben mir das Leben gerettet, mindestens einmal. Und einmal hätten Sie mich fast erschlagen. Es tut mir so leid. Ich wünschte, ich könnte alles rückgängig machen. Ich bin kein Ungeheuer. Ich glaube Ihnen. Ich glaube, dass Ihre Geschichte mit Harris wahr ist. Aber eigentlich geht mich das Ganze nichts an. Aber... Passen Sie auf sich auf. Es gibt keinen Frieden für einen, der einmal eine Leiche im Garten vergraben hat. Jason wachte jeden Morgen mit dem Gedanken auf, dass die Polizei unter den Vermissten vielleicht einen Gary Harris gefunden hatte. Es dauerte lange, bis er den Entschluss fasste, das Land zu verlassen und nach Mexiko zu gehen. Er bekam leicht einen Sonnenbrand und mochte die Hitze nicht. Aber dort würde er neu anfangen. Er würde sich die Haare lang wachsen lassen und sich ein Motorrad kaufen. Er würde ein anderer werden. Hoppa! Gras beißen die anderen. Von Jamie Mason. Aus dem Amerikanischen von Angela Kuhnen. Es sprachen Erzähler Fritemp Tok, Jason Getty, Heiko Raulin, Gary Harris, Jonas Minte, Lee Tamblyn, Winnie Böwe, Boyd Montgomery, Felix von Manteuffel, sowie Felix Göser, Steffi Kühnert, Andreas Tobias und Axel Wandke. Technische Realisation Bernd Friebel und Susanne Bayer. Regieassistenz Beate Becker. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2017.